Buongiorno und willkommen zur dritten Folge B des Italopod Podcast. B, weil wir heute einfach mal Übungen machen zu dem Podcast von gestern. So, gestern ging es ja darum, wie man sich begrüßt und vorstellt, Come ti chiami, di dove sei. Und damit ich, beziehungsweise damit Sie überprüfen können, ob Sie auch verstanden haben, was Sie da gestern nachgeplappert haben, stelle ich Ihnen heute einfach mal ein paar Fragen. Und ich werfe Sie einfach mal ins kalte Wasser und fange einfach an. Sie können ja zurückspulen, das nachher nochmal versuchen. Und wenn Sie gar nicht klarkommen, dann müssten Sie vielleicht die Folge 3 nochmal reinhören. Also ich fange einfach mal an. Buongiorno, ich sono Stefan. E tu? Buongiorno, io sono Stefan. E tu? Buongiorno, io sono Stefan. E tu? Das gehe ich mal davon aus. Sie haben Ihren Namen gesagt. Jetzt reagiere ich mal drauf. Come, scusa? Come, scusa? Ah, piacere. Ja, herzlich willkommen, Herr oder Frau X. Okay, ich versuche es nochmal, ein bisschen anders. Ciao, come ti chiami? Ciao, come ti chiami? Ciao, come ti chiami? Ah, piacere. Ciao, Stefan, come va? Ciao, Stefan, come va? Ciao, Stefan, come va? So, haben wir noch was? To say Stefan, vero? To say Stefan, vero? To say Stefan, vero? Nun, sind Sie Stefan? Wahrscheinlich nicht. Ja, da haben wir noch was. Di dove sei? Di dove sei? Di dove sei? Ja, zu Di dove sei, da fällt mir noch ein, als ich in Siena war im Sprachurlaub, da stehe ich dann bei mir in der Wohnung am ersten Abend, so eine WG, und kommt da halt eine von den Mitbewohnerinnen rein und fragt mich natürlich gleich, Di dove sei? Und ja, erster Abend und ich stehe da und einfach gar nicht reagiert, so Gehirn ratter, ratter, ratter und einfach keine Reaktion. Und sie halt nochmal, Di dove sei? Und dann hat es halt bei mir, ich habe das Muster gefunden, was es heißt, und ich nuschel also was, dass ich Tedesco bin und Abitur in Switzerer. Und dann sagt sie, das habe ich mir doch gleich gedacht, dass du aus Deutschland bist. Und da war sie halt aus Berlin. Ja, so geht's es auch im Ausland. So, das war's für heute, eine kurze Übungslektion nur. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen was gebracht. Lassen Sie es mich doch wissen. Denken Sie dran, meine E-Mail ist knorzi@googlemail.com. Ciao, ciao.